unter deinen Schwanz, einen Meter lang. Da wird den Mädels bang. Ich heiße Hans, war mal gut in Franz. Jetzt steh ich mehr auf French Kisses mit den sexy Misses. So, und mache so die Weiber froh. Ich heiße Hans, hab Fortune wie Gustav Gans. Ja, ein wahres Prachtstück ist dieser Hans im Glück. Männlich, sexy und schlau. Das ist der Heiße.